Alicia stellt sich auf den Balkon. Im 10. oder war es der 20. Stock? Ich suche das bessere Leben! Ich suche das bessere Leben. Aber nicht hier. Was für eine Scheiße. Ja, was für ein Blick über diese Trabantensiedlung im Pariser Vorort. Wegen eines besseren Lebens verdingt sich Alicia wie Charlotte, ebenfalls Studentin, als Prostituierte. An Journalistin hat das mit dem besseren Leben hingegen schon lange erreicht. Sie interviewt Alicia und Charlotte für die Modezeitschrift Elle. Hippes Thema, Edelcall-Girls. Was für Männer haben Sie als Klientel? Gelangweilte Ehemänner. Sind Sie jetzt zufrieden? Zufriedener? Nein, das wird an nach diesen Interviews nicht sein. Im Gegenteil, viel irritierter, wobei sie vorher... Die Art, wie er mich ansieht, macht mich an. Mögen Sie das etwa nicht? In der Zeit vor den Interviews nichts davon bemerkte oder nicht wahrhaben wollte. Malgoschka Schumowska erzählt in ihrem Film Das bessere Leben, wie sich aus der Begegnung der Journalistin mit den beiden Studentinnen... Wir sind nicht hier, um über mich zu sprechen, würde ich sagen. ...anfangs unmerklich Erschütterungen ergeben. Brillant spielt Juliette Binoche die wohlsituierte bürgerliche Journalistin im reifen Alter. Langsam rüttelt das, was Anne erfährt, immer massiver an ihren Lebensselbstverständlichkeiten. Was für Männer haben Sie als Klientel? Gelangweilte Ehemänner. Und was ist mit Anns Ehemann? Auch gelangweilt, auch Klientel? Und wäre Anne bereit, ihr jetziges Leben für ein Jahr vielleicht authentischeres aufzugeben? Oder ist sie nicht vielmehr Charlotte ähnlich, die meinte? Wenn ich mir vorstelle, dass ich wieder zu dem Leben von vorher zurückkehren soll, mit wenig Geld, wie alle Studenten. Die beiden Studentinnen erleben die Edelprostitution nicht als Gewalt. Erniedrigung und Demütigung sind Teil ihres Berufes, was der Film nicht ausspart. Aber die Escort-Damen sehen sich nicht als Unglückliche. Ich hatte schon nach einem Monat eine tolle Wohnung hier in Paris. Ist dieses Leben eine Illusion? Oder lebt hingegen an in ihrem gutbürgerlichen Leben in einer Illusion? Das verborgene Begehren, die selbstverständlichen Alltagslügen werden jedenfalls plötzlich sichtbar. Hat der Kühlschrank dir was getan? Nein, ich will nur sehen, was wir für heute Abend noch so brauchen. Für deinen verehrten Chef. Charlotte macht neben der Prostitution noch einen Billigjob. Reines Versteckspiel, meint sie. Sonst wäre es ein bisschen schwierig, meinen Eltern zu erklären. Und meinem Freund, woher ich ständig so viel Geld habe, verstehen Sie? Aber was ist Anns Versteckspiel? Malgoschka Schumowska beschreibt in Das bessere Leben einen einzigen Tag, den der Abgabe des Artikels über die Prostituierten und des Abendessens mit dem Chef ihres Mannes. Wie Assoziationssprengsel mischen sich da hinein Erinnerungen an diese Interviews. Die nicht chronologische, assoziative Erzählweise, die präzise entworfenen Räume und die Farbdramaturgie, fast alles wirkt kühl und grau, machen Das bessere Leben formal sehr aufregend. Wie eingerahmt ist der Film durch das Bild der Bücherwand aus grauem Holz, davor ein langer Esstisch, davor eine futuristische Couch. Ein Bild, das wir zweimal, am Anfang wie am Ende sehen. Edles Ambiente, natürlich unterlegt mit Klassik, eines erstarrten Lebens. Gibt es aber nun einen Ausweg aus dieser Sackgasse? Die Begegnung mit Alicia und Charlotte, den beiden Studierenden Prostituierten, zwingt an zur Frage, aber ist sie bereit dafür? Ist sie bereit für eine Antwort? Am Ende dann, wie gesagt, noch einmal der Esstisch vor dem Bücherregal, die Familie beim Frühstück. Die Irritation, die Anne verspürte, als die Masken ihres Lebens fielen, wieder befriedet. Restauration. Also, wer hat denn nun das bessere Leben? Faszinierend, wie Regisseurin Malgoschka Schumowska die Finger von der Antwort auf diese Frage lässt. Gucken wir doch selbst.